Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guzo. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 5. Die Japaner. Können wir das mal kurz klären, was das eben sollte? Was ist da passiert? Das wird sich alles im weiteren Verlauf klären. Also ganz ehrlich... Versprochen. Ich verstehe nicht, woher du das wissen konntest. Das wird sich klären. Versprochen. Gut. Kurz ein paar Worte zu den beiden Wüstenstämmen, weil Cobra ja eben danach gefragt hat. Ihr erinnert euch, dass ich meinte, dass die Küstenwache anfangs zögerte, die Wüste als ihr neues Aufgabengebiet zu begreifen. Diese Zurückhaltung hatte die Etablierung zweier Stämme zur Folge. Den Händlern und den Japanern. Beide haben es unabhängig voneinander geschafft, sich hier langfristig anzusiedeln. Ihre Präsenz wird von den Behörden gezwungenermaßen geduldet. Zwischen den Stämmen selbst herrscht eine erbarmungslose Feindschaft, die sich in Entführungen, Attentaten, der Zerstörung von Anbaufeldern sowie fiesen Anschuldigungen entlädt. Der Stamm der Japanerin umfasst etwa 400 Personen und kontrolliert den südöstlichen Teil der Wüste. Er ging aus der Besatzung des ozeanographischen Forschungsschiffs HGS Nichinan hervor. Das Schiff war einst Teil der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte und befand sich zum Zeitpunkt, als der Atlantik verschwand, 150 Kilometer südöstlich von Miami. Am Morgen danach fand sich die Besatzung in einem Niemandsland wieder. Angeführt von der charismatischen Technikerin und manischen Frank-Herbert-Leserin Sakiko Hayabusa beschloss die Mehrheit der Besatzung, keinen Hilferuf abzusetzen, sondern in der Wüste zu bleiben und sie zu ihrer neuen Heimat zu erklären. Sie folgten dabei Hayabusas utopischer Vision, die Einöde, in der sie gestrandet waren, wieder mit Leben zu überziehen. So wie sich die Besatzung der Bounty die Pitcairn-Inseln zu eigen gemacht hat, so werden auch wir dieses herrenlose Land für uns beanspruchen. Was niemand der Besatzung wusste, war, dass Hayabusa ihre Vision und große Teile ihrer Reden eins zu eins aus Frank Herberts Science-Fiction-Roman Dune entnommen hatte. Die Japaner begannen, Bohrungen anzustellen, sowie Kondens und Tauwasser zu sammeln. Kurz darauf entwickelten sie ihre sogenannten Destillanzüge, die zur Rückgewinnung von körpereigenem Wasser dienen und längere Reisen durch die Wüste erlauben. Schon früh begannen sie außerdem damit, einen Pflanzenteppich anzulegen, um das Abtragen der Sanddünen durch den Wind zu verhindern. Mangelgräser wurden entlang der abwindigen Dünenseite befestigt. Mit der Abwindseite verankert, wuchs die Aufwindseite höher und höher und zwang so das Gras, Schritt zu halten. So entstanden gewaltige Dünenhügel binnen weniger Monate. Manche bis zu 200 Meter hoch. Nachdem der Stamm Handelswege nach Miami und zu den Bahamas aufgebaut hatte, kauften sie sich weitere Pflanzen in Baumärkten. Sie setzten längerwurzelige Gewächse wie Amaranth, schottischen Ginster, Lupine, Eukalyptus und Uferpinien. Die Wüste begann zu blühen mit Candelilla, Saguaro und Fasskakteen. Anschließend führte man Kamelbeifuß, Gobi-Federgras, wilde Alfalfa, Primeln und Kreosotbusch ein, bis man schließlich die ersten Tiere aussetzte. Erst unterirdische Geschöpfe, um dem Boden Sauerstoff zuzuführen, Kängurumäuse, Wüstenhasen und Sandschildkröten. Dann Raubtiere, um die Populationen im Gleichgewicht zu halten, Wüstenfalken, Zwergeulen und Füchse. Alles haargenau wie im Appendix von Dune beschrieben, Wort für Wort. Mittlerweile bauen sie Biodatteln, Baumwolle und Kaffee an. Und der andere Stamm? Anders als die Japaner, deren Zentrum stets die HGS Nichinan blieb, ist der Händlerstamm dezentral organisiert und ständig in Bewegung. Er entstand ursprünglich aus versprengten Wanderern, die sich zu einer Gilde zusammenschlossen und den Schwarzhandel zwischen dem Festland und den Bahamas kontrollierten. Wie viele Händlerinnen es gibt, ist schwer zu sagen. Schätzungen reichen von 300 bis 1500. Anders als der japanische Stamm folgen sie keiner Vision, sondern sind schlicht Geschäftsleute, die am Leben in der Natur und an sporadischer Guerillakriegsführung Freude finden. Auch pflanzen sie kaum etwas an, sondern erwerben lebensnotwendige Güter in Miami. Auf Satellitenbildern kann man erkennen, wie sich die beiden Stämme die Wüste untereinander aufteilten. Im Norden ist alles gelb und champagnerfarben. Im Süden legt sich ein bräunlich-grüner Schleier über das Gebiet. In der Mitte ein tiefgrüner Fleck. Und da bringt man uns jetzt hin, ja? Richtig, in die Basis des japanischen Stammes. Im Zentrum thront die AGS Nichinan, die von Rankepflanzen überwuchert ist. Rings um das Schiff sind kleinere Anbauten, ein kleines Dorf mit Werkstätten, Märkten und Baracken. Ihr passiert einen Checkpoint und erreicht schon bald den Ortskern am Fuß des Schiffs. Hier herrscht reges Leben. Menschen in Distillanzügen bringen Ernten der umliegenden Anbaugebiete zurück. Symbole, Fahnen und Embleme, die an den japanischen Nationalstaat erinnern, sind restlos entfernt worden, um die eigene Autonomie zu betonen. Die Bezeichnung Stamm der Japaner stammt von den US-Behörden und gilt mitunter als problematisch. Die Menschen hier bevorzugen einen anderen Namen, Bene Gesserit. Lol, Dune. Die Personen, die euch hergebracht haben, unterhalten sich mit den bewaffneten Personen, die euch vom Checkpoint begleitet haben. Wir wollen mit der Pilgerin sprechen, die aufgesammelt wurde. Oder am besten gleich mit deren Chefin. Wie hieß die? Hayabusa? Hayabusa, wie das Motorradmodell. Genau. Kobayashi übersetzt für euch. Die Japanerinnen diskutieren. Es geht eine Weile hin und her. Schließlich nicken sie. Ihr dürft die AGS Nichinan betreten und mit Hayabusa sprechen. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr eure Waffen abgebt. Klingt nach einer ganz dummen Idee. Zumindest gemessen daran, dass so ein Pen and Paper schnell vorbei sein kann, wenn man die falsche Entscheidung trifft. Ich könnte ja draußen mit den Knarren warten. Ja, wenn das geht. Kobayashi übersetzt wieder. Es wird getuschelt. Euer Vorschlag wird schließlich zögerlich angenommen. Ihr übergebt Lars eure Waffen und man bringt euch, also Javier, Juanita und Kobayashi, zum Haupteingang der AGS Nichinan. Eine große, hölzerne Rampe führt in den Bauch des Schiffs. Im Inneren erinnert kaum noch etwas an ein Militärschiff. Die Wände sind mit schwarz glasiertem Holz verkleidet, der Boden mit Mulch bedeckt. Kleintiere bewegen sich an euren Füßen vorbei. Wie viel Kontakt haben diese Leute zur Außenwelt? Nur so viel wie nötig. Gelegentlich entsenden sie einen Konvoi, um Waren und Güter vom Festland hierher zu schaffen. Vereinzelt treffen sie sich mit Vertreterinnen der US-Behörden an Bord der Luftschiffe. Außerdem haben sie ein internationales StarCraft II E-Sport-Team und einen Online-Shop, auf dem sie ihre Bio-Kaffee verkaufen. Ansonsten bleiben sie unter sich. Hier entlang. Hayabusa wartet bereits auf uns. Ihr betretet die ehemalige Brücke. Eine seltsame Mischung aus Gartenhaus, Baumarkt und militärischer Schaltzentrale. In der Mitte steht ein großer Tisch mit einer Karte der Wüste. Die Wände sind mit Zeichnungen verhangen. Hayabusa steht hinter dem Kartentisch. Sie hat keine Haare und ein Nasenpiercing. Willkommen auf der AGS Nichinan. Wir sind euch zu Dank verpflichtet für die Rettung von Menschen aus unseren Reihen. Es tut mir leid um eure Verluste. Die Wüste schenkt nichts. Jedes Korn, jede Blume, jedes nette Wort ist Arbeit. Alles, was ihr hier seht, nichts davon kam zum Preis einer bloßen Bitte. Wisst ihr, wie viel Tonnen Erde man umwerfen muss, um den Stahl für ein Schiff wie dieses zu gewinnen? Der Wüstenplanet. 1965. Hayabusa kneift überrascht die Augen zusammen, als hätte sie sich verhört. Sie räuspert sich verlegen. Wir suchen eine Gruppe Pilger, die gestern Nacht einen Hilferuf abgesendet hat. Wir glauben, die Frau, die ihr gefangen genommen habt, könnte der Gruppe angehören. Wir liefern gemäß unserem Abkommen alle in der Wüste gefundenen Menschen aus. In der Tat stieß unsere Patrouille heute Morgen auf zwei Personen, die sie mitnahm. Leider ist die Person, die ihr Pilgerin nennt und mit dem vorderen Teil der Kolonne hierher fliehen konnte, auf der Rückreise verstorben. Die andere Person, so wurde mir mitgeteilt, wurde von den Händlerinnen entführt. Warum ist der vordere Teil der Patrouille abgehauen, statt dem hinteren Teil zu helfen? Wir müssen haushalten mit uns. Wir sind begrenzt in unserer Zahl. Anders als der Händlerstamm, der Geiseln in seinen Dienst zwingt, nehmen wir niemanden auf. Stirbt eine Person, wird sie betrauert, jedoch nie ersetzt. Aber gerade dann lohnt es sich doch, für jede Einzelne zu kämpfen. Das wäre eskalierendes Commitment, wie man im BWL-Studium sagt. So jedenfalls die Einschätzung der Beteiligten. Und etwas anderes als ihre Einschätzung gibt es nicht. Ihr könnt die Überlebenden fragen. Niemand von ihnen würde Groll hegen gegen diese Entscheidung. Whatever. Die soll die Quest rausrücken. Wohin haben die Händlerinnen die Geisel gebracht? Sie haben wandernde Lager. Über Nacht tauchen sie auf, über Nacht verschwinden sie. Seht auf die Karte. Aktuell vermuten wir hier ein Lager 60 Kilometer nordwestlich von uns. Denkbar, dass sie sich dorthin zurückgezogen haben. Okay, cool. Helft uns, das Ding hochzunehmen. Das ist leider ausgeschlossen. Aber haben die nicht auch eine Person von euch gefangen genommen? Wir holen beide raus. Win-win. Synergie, Work-Life-Balance, das Auto. Weitere in Gefahr bringen, wenn es noch so viel Arbeit zu tun gibt. Warum sollten wir das tun? Tja, weil wir sonst japanische Taschenbuchausgaben von Frank Herbert's Dune an kleinen Fallschirmen über eurer Basis abwerfen lassen. Sodass jede und jeder nachlesen kann, dass deine große Vision vom besseren Leben in der Wüste abgeschrieben ist. Und dass all die Menschen, die hier arbeiten und tun und machen und anbauen und sich erschießen lassen, dass sie nur einen, wenn ihr mich fragt, tendenziell überschätzten Sci-Fi-Klopper nachspielen und nur Staffage deiner Fanfiction sind. Das ist eine hervorragende Beobachtung. Mit dieser Bemerkung habt ihr Hayabusas schwächsten Punkt getroffen. Ihre größte Angst ist nämlich nicht, Opfer eines Attentats zu werden, sondern dass irgendwer hier mal Dune liest. Denn es gibt, wie Hayabusa weiß, keine größere Kränkung als die Realisierung, keinen Kern zu besitzen, kein unverrückbares Selbst. Alles, wovon man glaubte, es zeichne einen aus, all die Individualitätsbehauptungen über den Wohnort, Arbeit, Liebe, all die Gründe, aus dem Bett zu kommen, sie brechen in sich zusammen, wenn sich die leise Ahnung bestätigt, die einen manchmal nach einem Traum beschleicht, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass mir etwas verheimlicht wird, dass die Wände hohl sind. Nichts fürchtet Hayabusa mehr als die Wut, die diese Erkenntnis in ihrer Besatzung auslösen würde. Also knickt sie ein. Ich kann euch 5 Soldaten entstellen. Allerdings nicht vor Morgengrauen. So lange seid ihr unsere Gäste. Man wird Betten für euch im Quartier einrichten. Ich hätte noch eine Frage zum Stamm. Ihr werdet unmissverständlich gebeten, die Brücke zu verlassen. Das ist schon witzig. Ich überlege seit einer Weile, ein Gedichtband über Hochstaplerinnen wie Hayabusa zu schreiben. Weil die ja immer auch die Frage aufwerfen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Leistung sprechen. Und ob es nicht nur um das Erfüllen von Erwartungen geht. Weil ich tue ja auch 40 Stunden die Woche so, als hätte ich Ahnung von Digital Sales Strategies. Ja, okay, aber ich kann keine Herz-OP faken oder Diegos Drohne landen oder die 100 Meter so als ob in unter 10 Sekunden rennen. Du kannst aber auf dem Flur stehen und einen weißen Kittel tragen und nicht nervös werden. Das ist schon viel. Ja, irgendwann musst du dich trotzdem beweisen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass im Grunde nur Spiele wie Pen and Paper absolute Prüfungssituationen mit einer klaren Leistungsmetrik kennen. Es gibt ein Ziel, eine Hürde und dann wird gewürfelt. Almighty 20er. Na, ist auch egal. Jedenfalls finde ich Hochstapler interessant. Schreibst du eigentlich noch viel neben der Arbeit? Ja, ich versuch's. Letztes Jahr hatte ich ja diesen Gedichtband bei Cookbooks. Ah, wie hieß der nochmal? Das ist nicht die Wahrheit, das ist Ketchup. Der lief gut, oder? War zumindest mein erster, der in einer großen Zeitung besprochen wurde. Ah, stimmt. In der FAZ? Ja. Den Artikel hat mir meine Mutter geschickt. Später gab's noch ein Porträt in der Rundschau. Und jetzt halt diesen Preis. Voll gut. Auf einmal ist da diese Anerkennung. Etwas, was ich vorher nur von anderen Lyrikleuten bekommen habe. Auf Lesungen, wenn man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und sich gemeinsam auf Kosten von Jan Wagner amüsiert. Obwohl ich jetzt das habe, von dem ich immer geglaubt habe, es fehlt mir irgendwie, komme ich nicht mehr voran. Sitze zwar wie immer jeden Tag vorm Computer, alles, was ich schreibe, ist Schrott. Und ich hasse mich sofort selbst. Und dann denke ich, dass ich vielleicht im letzten Band alles verbrannt habe. Meine ganzen Reserven, meine Verachtung für die Marktwirtschaft, Großraumbüros und das Handelsblatt. Dass ich jetzt leer bin. Dass da nichts mehr ist. Finster. Ich träume immer öfter von meinem Outlook-Postfach. Ein sehr guter Titel für eigentlich alles. Warum kündigst du nicht einfach? Keine Ahnung. Warum sagst du deinen Eltern nicht, dass du nicht deren Schweinezucht übernehmen wirst, statt es noch weiter rauszuzögern? Was hat das denn damit zu tun? Ja, ich meine ja nur, dass es nicht immer eindeutig ist. Leute. Wir kommen zurück ins Spiel. Ihr habt die AGS Nijinan wieder verlassen und befindet euch im Dorf der Japaner. Es ist später Nachmittag. Ihr dürft euch mehr oder weniger frei bewegen. Folgende Dinge könnt ihr jetzt besuchen. Einen Marktplatz, eine Bar, mehrere Werkstätten, ein kleines Logistikzentrum, ein Krankenhaus und die etwas außerhalb liegenden Anbaufelder. Ihr könnt allerdings jeweils nur einen dieser Orte besuchen. Ich gehe in die Bar. Ich gehe Marktplatz. Lars? Ich gehe pennen. Bin ich nicht eh angeschossen worden? Man bringt dich in euer Quartier, einem umgebauten Überseecontainer. Ne? Jemand versorgt deine Wunde. Du schläfst ein. Juanita, wir beginnen mit dir. Du gehst in die Bar, einem umgedrehten Fischerboot. Im Inneren ist es dunkel und angenehm kühl. Da die meisten Bewohner noch am Arbeiten sind, ist die Bar relativ leer. An einem runden Tisch spielen zwei Frauen Magic the Gathering. Etwas abseits in der Ecke verlegt ein junger Mann Kabel auf einer Bühne. Nahe der Eingangstür sitzt eine muskulöse Gestalt vor einem Pachinko-Gerät. Am Bartresen trinkt ein älterer Mann mit langen Haaren Tee. Hinter dem Tresen steht ein Roboter, der dich auf Japanisch begrüßt. Es ist zu naheliegend zu vermuten, dass die interessanteste Figur in der Bar einsam und geheimnisvoll am Tresen sitzt? Vielleicht. Kannst du nochmal wiederholen, wer da ist? Zwei Damen spielen Magic. Ja. Junger Mann verlegt Kabel. Mhm. Muskelpaket spielt Pachinko. Yep. Alter Mann am Tresen. Dahinter Roboter. Ich gehe zum Bartresen. Du nimmst Platz. Lässt einen Hocker Abstand zwischen dir und dem alten Mann. Er trägt ein Hawaii-Hemd und hat wunderschöne, lange, graue Haare. Hot. Er mustert dich kurz, richtet seinen Blick wieder auf den gläsertrocknenden Roboter und sagt schließlich: Es geschehen Wunder. Bitte? Kann mich nicht erinnern, hier mal jemanden von außerhalb gesehen zu haben. Hayabusa muss deinen Besuch höchstpersönlich autorisiert haben. Aber wie ich sehe, kommst du nicht allein. Die Person im Destillanzug, da, hinten an der Tür, die hat dich offenbar begleitet. Hast du gerade frei oder wie läuft das? Ich arbeite nicht. Die einzige Arbeit, die mir zusteht, wird besetzt von Sakiko Hayabusa. Sie war also nicht immer der Boss. Glaubt man das etwa bei der Küstenwache? Kennt man meinen Namen nicht mehr? Ich heiße Lars Eidinger und war Kommandeur der AGS Nijinan, bevor wir hier strandeten und diese unscheinbare Technikerin niederen Ranges meine Mannschaft mit ihren Fantasien verführte. Here we go, Origin Storytime. Inwiefern verführt? Nicht alle wollten bleiben und zwischen Sanddünen eine neue Heimat errichten. Sie hatten bereits ein Zuhause. Sie hatten Menschen, die auf sie warteten. Sie hatten Häuser und Kredite, die sie sich leisten konnten. Sie waren nicht auf der Suche nach einer Utopie und träumten nicht von jenen Dingen, die Hayabusa beschwor, wenn sie davon sprach, dass das Reich der Freiheit nicht mit der stufenweisen Verbesserung von Gefängnisbetten käme. Um wie Hayabusa auf die Welt zu blicken, darf man nichts haben. Wenn noch mehr unzufrieden sind, warum dann keinen Widerstand leisten? Ich würde niemals meine Besatzung in Gefahr bringen. Letztlich sind nur wenige abgewandert. Der Rest hat sich an das Leben hier gewöhnt. Und warum bist du noch hier? Ich fühle mich verantwortlich für das Schiff und seine Menschen. Aber natürlich vermisse ich meine Kinder. Ich habe oft Albträume deshalb. Meine Tochter hatte als kleines Kind fast jede Nacht Albträume. Davor konnten wir sie nicht schützen. Nicht mit Geld, nicht mit Liebe, nicht mit Gewalt. Wir konnten nur versuchen, sie danach zu beruhigen. Ich habe immer als erstes das Licht angestellt, sie auf den Arm genommen, habe sie am Hinterkopf gehalten und ihr gesagt, alles ist gut, du bist hier. Ich bin die Realität, das Licht ist die Realität, der Kleiderschrank ist die Realität. Das war nur ein Albtraum, das passiert uns allen. Irgendwann wirst du dich daran gewöhnen. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als unsere Kinder an Albträume zu gewöhnen, wie wir sie auch daran gewöhnen, dass manche Menschen vorm Supermarkt knien oder kein Trinkwasser haben. In diesen Nächten dachte ich oft an meinen Vater, Soldat im Zweiten Weltkrieg, und wie grausam es für ihn gewesen sein muss, sich nicht an schmerzhafte Erinnerungen und Gewissheiten gewöhnen zu können, sie nicht wegsortieren zu können. Er hat nie aufgehört, diese eine Mission zu durchleben. Was kannst du mir über den Stamm der Händler sagen? Manchmal frage ich mich, ob sich die beiden Stämme überhaupt so sehr unterscheiden. Die meisten hier glauben, die Händler seien eine mordende Horde. Aber sie haben dasselbe Abkommen mit der Küstenwache wie wir. Letztlich sind wir vor allem Feinde auf einem Arbeitsmarkt. Was kannst du mir über die Pilgerinnen sagen? Ich habe die Gerüchte die längste Zeit nicht für wahr halten können, dass jemand eine solche Reise unternehmen würde. Bis ich selbst diese ausgehungerten Seelen gesehen habe. Und was passiert mit ihnen, wenn sie hierher gebracht werden? Sie werden im Krankenhaus festgesetzt, ehe sie ausgeliefert werden. Es heißt, sie fliehen vor etwas, das sie in Miami heimsucht. Ein kaputtes Leben vielleicht, Schulden. Dann könnten die doch hier prima anheuern mit ihren Aussteigerfantasien. Nicht wenige flehen angeblich darum, bleiben zu dürfen. Aber aufgenommen wird niemand. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht Rassismus? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Bitte? Ich gebe ihm die Infos über Frank Herbert's Dune und dass ich glaube, dass Hayabusa niemanden aufnimmt, um den Kontakt zur Außenwelt zu minimieren und ihr Dune-Theater nicht auffliegen zu lassen. Ich weiß. Fast jeder kennt Hayabusas dämliches Geheimnis. Wir sind schon so lange hier. Man zuckt nur noch mit den Schultern. Dann geht man weiter dem Alltag nach. Ja, schon auffällig, dass fast alle Figuren an irgendwas glauben. Aber nie genug. Verdient man denn gut bei der Küstenwache? Wahrscheinlich nicht. Danke für das Gespräch. Falls du mal etwas Geld nebenbei verdienen möchtest, ruf unter dieser Nummer an. Sag, Eidinger schickt dich und dass du bei der Küstenwache arbeitest. Dann nehmen die dich sofort in die Kartei auf. Wer? Wirst du dann erfahren. Eidinger legt einen runden Chip auf den Tresen, den der Roboter dankend zu sich zieht. Dann verlässt der alte Mann die Bar. Was ist das für eine Nummer? Kann ich da jetzt einfach anrufen? Leider gibt es hier keinen Empfang oder Internet. Du müsstest zurück auf eure Station. Allerdings erkennst du die Vorwahl, weil eure Forschungsprojektstelle dieselbe hatte. Es ist eine Festnetznummer aus Downtown Miami. Jemand noch ein Bier? Gerne. Dachte, du wolltest nichts mehr trinken. Hier. Danke. Also, wegen eben, Alba, entschuldige. Tut mir leid, dass mit deiner Arbeit, was ich gesagt habe. Keine Ahnung, ist gerade einfach scheiße mit meinen Alten. Da drehe ich halt instant durch. War auch bescheuert von mir. Manchmal denke ich, es wäre am besten, sie wären einfach nicht mehr da. Also nicht tot, aber weg. Nicht, weil ich sie nicht liebe, sondern weil ich dann nicht über diesen Bauernhof und die ganzen Schweine nachdenken müsste, an irgendwelche Investoren, die das kaufen. Es ist nicht verwerflich, Gedanken zu unterdrücken. Danke. Prost. Cheers. Wir verlassen die Bar und springen zu dir, Javier. Du gehst Richtung Marktplatz, begleitet von Kobayashi. Der Platz ist überdacht mit weißen Leinentüchern. Er erinnert an die Allianz Arena. Im Schatten der Leinen befinden sich mehrere kleinere Stände. Wenn Kobayashi hier mal gelebt hat, würde mich interessieren, warum es hier überhaupt sowas wie Stände gibt. Was wird hier verkauft? Gibt es überhaupt Geld? Ist das nicht so eine Kommune, wo man füreinander arbeitet? Jedes Stammesmitglied hat ein Recht auf Kleidung, Wohnraum, Nahrung, Freizeit und Genussmittel. Manches bekommt man auf dem Markt. Um eine gerechte Verteilung sicherzustellen, gibt es eine limitierte Anzahl an sogenannten Solari, die man tauschen kann. Das sind so runde Chips, die aus den Personalausweisen der Besatzung geschnitten worden sind. Das Problem ist, dass einige irgendwann anfingen, Solari mit US-Dollar zu tauschen, die von Reisen zum Festland mitgebracht wurden. Die US-Dollar konnte man wiederum unter der Hand bestimmten Personen geben, die einem damit bei der nächsten Festlandunternehmung Sachen kauften. Zum Beispiel ein Nintendo DS oder Drogen. Es ist unheimlich kompliziert. Hab ich Geld dabei? Zufälligerweise ja. In deiner Brusttasche findest du 10 Dollar. Was kriege ich dafür? Schwer zu sagen. US-Dollar sind ja eher ein Bestellschein. Schließlich muss ja erst ein Konvoi nach Miami entsendet werden. Das dauert manchmal Monate. Dann wiederum gibt es jedoch einige, die sich darauf spezialisiert haben, mit US-Dollar auf einem extrem volatilen Binnenmarkt zu handeln. Indem sie die Scheine im Stamm weiterverkaufen als Future Asset Devisenpapiere und als spekulative Short Interest Derivate. Eigentlich redet man den ganzen Tag über nichts anderes als Finanzen. Und nur selten über Pflanzen und den Mond. Es ist alles so ermüdend. Ich gehe mal zu einem Stand, der Genussmittel verkauft. Ihr lauft auf eine Person zu, die gerade Zigaretten und Blu-rays stapelt. Sie nickt euch freundlich zu und spricht Kobayashi an, was ihm sichtlich unangenehm ist. Kobayashi bittet dich, schnell etwas zu kaufen. Kennst du sie? Würdest du nicht jemanden aus deiner eigenen Besatzung wiedererkennen? Außerdem haben wir mal miteinander geschlafen. Was kriege ich für 10 Dollar? Sie winkt euch hinter ihren Stand und zu einem Anhänger, unter dessen Verdeck weitere Waren lagern. Sie verrückt einige Kartons und reicht dir schließlich 3 Bücher. Die kommentierte Ausgabe des Reisejournals von Levin Copps, auf dessen Spuren die Pilgerinnen wandern, Wir alle spielen Theater von Irving Goffman, eine Erstausgabe des Comics Die Abenteuer des Angriffsmädchens. Für 10 Dollar kannst du eines davon haben. Hat sie auch irgendwas Cooleres? Ein mystisches Schwert oder so? Sie meint, sie habe zu Hause noch eine sprechende Pflanze aus dem Kongress und etwas Heroin. Dafür will sie aber 200 Dollar. Ich habe noch mein Multitool, falls sie daran Interesse hat. Sie nimmt dein Elektrowerkzeug in die Hand, braucht aber nur wenige Blicke, ehe sie den Kopf schüttelt. Werkzeuge dieser Art hat man hier genug. Okay. Welches Buch soll ich nehmen? Natürlich das Pilgerbuch. Wo hat sie denn die Bücher her? Nach einem kurzen Moment des Schweigens meint die Verkäuferin: Meine Tochter hat sie beim Arbeiten auf den Feldern gefunden. Aha, ja. Dann nehme ich das Pilgerbuch und blättere mal drin. Du setzt dich mit Kobayashi auf eine Bank. Das Journal und der Kommentarapparat sind ziemlich umfangreich. Hinzu kommen zahlreiche handschriftliche Anmerkungen. Suchst du nach etwas Bestimmten? Ich vermute mal, die haben das einem Pilger abgenommen. Deshalb würde ich mir gerne anschauen, was der oder die da reingeschrieben hat. Gut. Die meisten Notizen beziehen sich direkt auf den Primärtext von Copps, der, wie gesagt, tagebuchartig seine Reise beschreibt. Mal sind diese Notizen kurze Zusammenfassungen, mal nur ein Ausrufezeichen, mal Verweise auf andere Texte. Deine Annahme, dass die Vorbesitzerin eine Pilgerin war, bestätigt sich. Ganz hinten sind die einzelnen Etappen ihrer Reise durch die Wüste aufgelistet und jeweils kurz kommentiert. Zum Beispiel Tag 3, heute stundenlang versteckt vor Helikoptern, oder Tag 6, kein Lager gefunden, niemanden gesehen, oder Tag 10, Maurice dreht langsam durch, oder Tag 12, Sorge, dass Mondelez gelogen hat, oder Tag 15, wieder kein Lager. Der letzte Eintrag lautet: nur noch zu dritt. Entweder haben die sich also verlaufen oder denen wurden falsche Wegbeschreibungen mitgegeben. Könnte es nicht auch sein, dass niemand hinter den Pilgerungen steckt, sondern jede Gruppe das eigenständig organisiert? Wie so Terrorzellen? Aber wer ist dann Mondelez? Der Tag neigt sich dem Ende. Die Sonne geht unter. Eine Glocke erklingt. Arbeiterinnen in Destillanzügen kehren von den Feldern zurück. Müde strecken sie sich unter dem Licht der Laternen. Der Ort füllt sich mit Menschen, die sich unterhalten, wahrscheinlich über Wertpapiere und Zinsbindung. Irgendwann geht jeder seiner Wege und der Ort leert sich wieder. Auch ihr werdet gebeten, euer Quartier zu beziehen. Frage: Können wir uns mal einen Laptop ausleihen? But why? Kobayashi fragt bei einer Person nach, die für euch zuständig ist. Nach einer Weile kommt sie mit einem Lenovo T440P wieder. Ich hab denselben zu Hause. Ist ja witzig. Okay. Ich würde gern den USB-Stick auslesen, den ich beim Tunnel gefunden habe. Stark. Du liegst mit dem Laptop auf dem Bauch im Bett, während Lars schläft und Javier noch ein bisschen in seinem Buch blättert. Der Computer erkennt den Wechseldatenträger als Kontakte. Er enthält eine einzige Datei. Ein Excel-Dokument mit einer Namensliste. Sie ist aufgeteilt in die Spalten Name, Institution, Kontakt, Bemerkungen und Zuständigkeitsbereiche. Irgendwelche vertrauten, auffälligen Namen? Zwei sind dir bekannt. Slice und Eidinger. Jackpot. Was steht so bei Institution? Unterschiedliche Kürzel. JPN, HDL, KW, PIL, BAH, MPD, RNG. Und was steht bei Eidinger für ein Kürzel? JPN. Und bei Slice? KW. Ach so, na klar. JPN, Japaner. KW, Küstenwache. Gibt's Bemerkungen zu den beiden? Bei Slice emotional labil, zweifelhaftes Intel. Bei Eidinger robustes Intel, zuvorkommen auf JPN-Territorium. Ah, okay, Fall gelöst. Das sind Spione. Das ist eine Liste mit Spitzeln. Für wen? Für diesen Konzern. Novak. Für die Sandabbauindustrie insgesamt. Ich nehme an, dass ich unter der Nummer, die mir der Alte gegeben hat, bei Novak in der Leitung lande. Deshalb auch Downtown Miami. Aber was bringt uns das? Ich habe komplett vergessen, worum es eigentlich geht. Naja, was, wenn das alles mit den Pilgern zusammenhängt? Wie waren die Kürzel? JPN, HDL, KW, PIL, BAH, MPD, RNG. PIL, Pilger. Welche Namen sind da eingetragen? Heinrich Sager, Mondelez Kasachlia und Leon Freitag. Mondelez? Ich check's nicht. Der industrielle Abbau von Sand ist gescheitert, weil die Konzerne von den Wüstenstämmen angegriffen wurden. Deshalb haben die Firmen angefangen, Menschen loszuschicken, die angeblich einer spirituellen oder gesellschaftlichen Utopie nachrennen. In Wirklichkeit aber nur Abbaugebiete kartieren. Vielleicht nicht mal bewusst. Vielleicht hat man nur geschickt deren Sehnsüchte nach einem besseren Leben instrumentalisiert. Case closed. Wir sind noch nicht am Ende. Es ist schon spät. Ihr tauscht euch nochmal über eure Erlebnisse und Begegnungen im Ort aus. Diskutiert eure Überlegungen. Dann löscht ihr das Licht. Schon bald überfällt euch der Schlaf. Miami Punk. The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Zweites Abenteuer, Marsch der Toten. Episode 5, Die Japaner. Mit Diego Game Master, Stefan Konarske. Alba Juanita, Lisa Hildina. Beli Travier, Tanner Scheintürk. Cobra Lars, Sebastian Zimmler. Hayabusa, Annika Meyer. Kobayashi, Heiko Rollin, Eidinger, Felix von Manteuffel. Komposition Nikolai von Salwitz. Regie Iris Drögekamp. Sowie Felix Lehmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2022.